Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 87 des Gabelbissen Podcast. Die heutige Folge wird mal ein wenig kaiserlich wieder werden. Und zwar habe ich ja vor einigen Folgen angekündigt, dass ich durchaus immer wieder mal ein bisschen Informationen rund ums ehemalige österreichische Kaiserhaus einstreuen werde, also speziell um Personen des Kaiserhauses. Und das möchte ich heute machen, da der Grundtenor meiner Hörerinnen und Hörer durchaus positiv war und gemeint worden ist, ja, im kleinen Rahmen, ohne zu viel Jahreszahlen natürlich, kann ich das gerne machen. Und da das heute wunderbar zum Thema passt, werde ich euch heute mal eine wichtige Person des Regentenhauses ein bisschen näher bringen. Denn heute geht es nämlich um einen Scheiterhaufen und um einen speziellen Kronprinzen. Fangen wir mal mit dem Scheiterhaufen an. Der Scheiterhaufen, hat nichts jetzt mit der Hexenverbrennung zu tun. Nein, unsere ist eigentlich was Wunderbares, was wirklich Gutes. Und zwar ist der mal ein klassisches Beispiel einer Resteverwertung. Kurz gesagt, was ist ein Scheiterhaufen? Er besteht im Endeffekt aus Semmeln, Milch, Eier, Mandeln und Äpfeln. Optional dann noch Rum und Rosinen. Aber das, was ich euch gesagt habe, sind einmal die Hauptzutaten des klassischen Scheiterhaufens. Die Semmel und die Äpfel werden bei diesem Gericht übrigens in die Auflaufform geschichtet. Und das soll, zumindest einigen Quellen nach, auch mehr oder weniger der Namensgeber dieses Gerichts sein. Denn beim eigentlichen Scheiterhaufen der Hexenverbrennung hat man das Holz ja auch geschichtet, und weil man eben da die Äpfel und Semmeln schichtet, hat man es dann Scheiterhaufen genannt. Wirklich belegen kann man diesen Namen, also diese Namensgebung, leider nicht. Es wurde auf einigen Seiten so publiziert, klingt logisch, aber ob es jetzt wirklich hundertprozentig von denen kommt, das kann ich euch nicht garantieren. Also wirklich belegen konnte ich es auch in meinen Büchern etc. nicht so wirklich. Ganze dürfte auf alle Fälle eher vom Bürgertum her stammen. Somit, ihr wisst, da haben wir ja das Problem, dass in diesen Schichten die Speisen eher schlecht dokumentiert wurden. Woher das Gericht jetzt ganz genau stammt, kann man deswegen auch leider nicht sagen, sprich, das ist unbekannt. Man kennt es neben Österreich nämlich auch noch in Tschechien, der Slowakei und in Bayern. Also ich würde sagen, die Ursprünge sind eindeutig im Bereich der österreichischen Monarchie gewesen. Rein vom Gefühl her, von den Zutaten, die reinkommen, würde es ich nach Wien geben. Aber auch das kann ich leider nicht belegen. Aber rein von den Zutaten, die man, wie gesagt, verwendet hat, würde das schon sehr, sehr stark auf Wien hinweisen. Vom Scheiterhaufen selbst gibt es dann auch noch ein bisschen abgehende Varianten. Da wird zum Beispiel anstelle von den Semmeln auch Brioche verwendet. Oder was ich auch gesehen habe, aber eher in wenigen Rezepten, nimmt man auch weißes Toastbrot. Klassisch aber ist die bereits erwähnte Variante mit den Semmeln. Ja, und Äpfel, da kann man eigentlich eine Sorte nehmen, die einem persönlich selbst schmeckt. Da ist das nicht streng im Rezept vorgeschrieben. Da muss man einen Golden Delicious nehmen oder einen Jonathan oder was auch immer. Da kann man dann mehr oder weniger seinem persönlichen Geschmack das überlassen. Man kann, wenn man jetzt Äpfel nicht so gern hat, übrigens auch Quitten nehmen. Also ich habe das in Kochbüchern auch gesehen. Da wird anstelle der Äpfel auch eine Quitte verwendet. Ich persönlich kenne den Scheiterhaufen, ehrlich gesagt, nur mit Äpfeln. Ja, und das war schon die allgemeine Info mal über den Scheiterhaufen. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Und zwar habe ich mir gedacht, da ja Äpfel in den Scheiterhaufen reinkommen, wollen wir uns mal eine ganz typische österreichische Sorte etwas genauer anschauen. Und zwar den Kronprinz Rudolf. Bevor wir jedoch zum Apfel kommen, habe ich mir gedacht, und da sind wir jetzt eben beim geschichtlichen Teil, schauen wir uns die Person Kronprinz Rudolf noch mal ein bisschen genauer an. Den Kronprinz, den hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man sich ein bisschen mit österreichischer Geschichte beschäftigt. Man weiß vielleicht, dass er der Sohn von Kaiser Franz Josef I. und Kaiserin Elisabeth war. Aber so wirklich viel weiß man dann vielleicht doch nicht über ihn. Und darum möchte ich diese eigentlich eher tragische Figur der österreichisch-ungarischen Monarchie mal ein bisschen genauer vorstellen. Ja, sein eigentlicher Name war Rudolf Franz Karl Josef. Und da habe ich gleich eine nette Trivia für euch. Getauft wurde Rudolf mit der Schreibweise PH. Schaut man sich aber die Heiratsurkunde an vom Kronprinzen, dann wird einem auffallen, dass hier der Rudolf mit F wie Friedrich geschrieben wird. Woher kommt das? Und das habe ich auch nicht gewusst und finde es sehr interessant. Das kommt daher, da es in der Zwischenzeit eine Reform der österreichisch-deutschen Rechtschreibung gegeben hatte, wo besagt wurde, dass das PH, was man ja als F ausspricht, generell als F geschrieben wird. Außer jetzt beim Kaiser selbst, Franz Josef, das hat man dann, glaube ich, teilweise noch immer mit PH geschrieben. Ja, der Kronprinz Rudolf wurde oder ist eigentlich aus tragischen Gründen sehr bekannt geworden und ging somit in die Geschichtsbücher ein. Er wurde nämlich nur 31 Jahre alt. Okay, man, in der Zeit war das jetzt nicht so was Ungewöhnliches, da viele nicht wesentlich älter geworden sind, aber im Kaiserhaus oder generell wurde man schon doch etwas älter. Aber fangen wir mal von vorne an. Kronprinz war immer der Erstgeborene im Kaiserhaus oder generell in den regierenden Königshäusern. So war es auch bei unserem Rudolf. Der war der erstgeborene Sohn von Franz Josef I. und der Sissi. Neben diesem Titel trug er übrigens auch noch den Erzherzog. Und das war eigentlich üblich im Hause Habsburg-Lothringen. Da wurde jeder Kronprinz automatisch Erzherzog. Das geht zurück noch auf das alte Römische Reich. Geht dieser Begriff Erzherzog zurück. Rudolf selbst war von seinem Wesen her eigentlich ein sehr, sehr sensibler Mensch. Und das war leider auch das Problem. Muss ich sagen, leider auch das Problem, ist vielleicht nicht schön ausgedrückt, aber das wurde ihm zum Verhängnis. Sagen wir mal, so wurde ihm zum Verhängnis. Er hatte nämlich leider eine sehr, sehr schwere Kindheit. Der Kaiser Franz Josef wollte nämlich ihm eine militärische Erziehung angedeihen lassen und gleichzeitig wollte er haben, dass er eine Ausbildung zum Jäger hatte. Naja, wenn man eher ein sensibler Mensch ist und dann in späterer Folge entwickelt er sich als sehr liberal denkender Mensch, passt das nicht so ganz, eine strenge militärische Erziehung. Ah, der Kaiser hat dann einen Erzieher beauftragt, einen gewissen Leopold Graf Contrecoeur, und der war für seine militärische Erziehung zuständig. Man muss sich mal vorstellen, im Kindesalter, ja, hat man den armen Rudolf schon stundenlang bei jedem Wetter, wurscht ob Sonne war, Regen war, Schneefall, ob es warm war oder kalt war, hat man den stundenlang am Hof exerzieren lassen. Exerzieren, kurz zur Erklärung, wenn der Begriff jetzt nicht so viel sagt, das heißt speziellen Marsch machen, salutieren, speziell tauschen müssen, etc. Also alles so ein bisschen so militärische Sachen sind das, also militärische Formationsübungen, um es kurz zu umreißen. Und ein Punkt, wie ich das gelesen habe, das habe ich als besonders brutal empfunden. Der Rudolf wurde teilweise, muss man sich vorstellen, durch Pistolenschüsse geweckt. Also nicht, dass jetzt Graf Contrecoeur auf ihn geschossen hätte. Nein, er hat schon in die Luft geschossen, aber trotzdem, stell ich das mal vor, ihr legt im Bett und neben euch schießt einer mit der Pistole, um euch aufzuwecken. Ja, nicht gerade ein schön wohliger Start in den Tag. Und dann gab es auch noch so Übungen, unter anderem im Wald. Da gab es zum Beispiel ein großes Jagdgebiet, heute bekannt als Lainzer Tiergarten. Da wurde er halt zum Jäger, hatte er da Übungen machen müssen. Da kam es durchaus vor, dass der Graf ihn einfach mal allein im Wald gelassen hat, als Kind. Und ja, man kann sich vorstellen, ein düsterer Wald, oder für das Kind empfindet man es so. Und da wird man alleine gelassen, wo es dann mal knackt oder dass sich wo was raschelt oder bewegt. Ja, das hat zu Rudolf zu Panikattacken teilweise geführt. Also das war wirklich alles andere als leicht für ihn, die Kindheit. Und das hat ihn als Person dann sehr, sehr stark geprägt. Natürlich auch die Beziehung zu seinem Vater, dem Kaiser. Und das Ganze war dann schon sehr früh, dass das zu Konflikten geführt hat. Die Kaiserin Sisi, sei Dank, wurde die Erziehung jedoch geändert. Die hat auf den Kaiser dann sehr viel Druck ausgeübt. Und sie hat es dann geschafft, dass eben die naturwissenschaftlichen Interessen von unserem Rudolf gefördert wurden. In späteren Jahren war Rudolf dann gerne auf Reisen. Er verfasste unter anderem auch Bücher, Lexika über seine Reisen. Und eines seiner großen Hobbys war die Vogelkunde. Was dem Kaiser aber eher missfallen hat, und ich habe es vorher kurz erwähnt, Rudolf war in seiner Denkweise mittlerweile schon sehr liberal und er sympathisierte mit den Ungarn, was ja dem Kaiser nicht sonderlich gefiel. Und das hat ihm halt wieder mal Probleme mit dem Vater gebracht. Ja, Rudolf ging zur Universität, studierte. Und wie er dann das Studium abgeschlossen hat, übersiedelte er nach Prag und dort begann er dann eine Liebschaft mit einer Prager Jüdin. Diese wurde jedoch aber dann vom Kaiserhaus, soweit ich das gelesen habe, ins Exil verbannt. Und auf Druck des Kaisers wurde der Rudolf im Alter von 23 Jahren mit der Sophie von Belgien verheiratet. Das haben sich die beiden Regenten ausgemacht und die mussten dann eben heiraten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, die Sophie von Belgien müsste weit unter 20 Jahre alt gewesen sein bei der Hochzeit. Das Ganze ging natürlich, wie man erwarten kann, nicht sonderlich gut. Beiden bekamen zwar eine Tochter. Nach der Geburt sind sie dann wieder zurück nach Wien gezogen von Prag. Und unser Rudolf war, weil die Beziehung alles andere als glücklich war, ein sehr umtriebiger Mensch. Hatte psychische Probleme, was natürlich auf die Erziehung in der Kindheit zurückgeht. Oder vermutlich. Und ja, wie gesagt, Umtriebungen hatte sehr, sehr viele Geliebte. Das brachte ihm natürlich auch Geschlechtskrankheiten. Ebenfalls seiner Frau brachte das dann Probleme. Sie wurde, was ich weiß, dann auch unfruchtbar, konnte keine weiteren Kinder gebären. Ja, also alles andere als rosige Zeiten für das junge Paar. Und es gab zwei wichtige Geliebte, sage ich mal, in Rudolfs Leben. Das war auf der einen Seite die Mizza Kaspar, die in den Geschichtsbüchern jetzt nicht so viel Erwähnung findet. Vermutlich eher bekannt ist Mary Wetscherer, weil die hatte dann einen besonderen Stellenwert bei Rudolf. Ursprünglich wollte sich der Kronprinz ja eigentlich mit Mizza Kaspar gemeinsam umbringen. So wäre der Plan gewesen. Es hat ihm die ganzen Probleme mit dem Kaiser, der ganze Druck des Kronprinzenseins haben ihm einfach, so vermutet man, in die Verzweiflung etc. getrieben. Und so wollte er sich, wie gesagt, eben mit ihr gemeinsam umbringen. Kaspar wollte das jedoch nicht, informierte die Polizei und ja, Rudolf flüchtete, sage ich, mehr oder weniger. Man sagt oder man weiß, dass er seine letzte komplett lebende Nacht mit ihr verbracht hatte. Das war in der Nacht vom 28. auf 29. Jänner im Jahre 1889. Ja, nächsten Abend ist er dann mit Mary Wetscherer gemeinsam ins Schloss Meierlin gefahren. Das befindet sich übrigens im Wienerwald, südlich von Wien. Und dort haben beide dann in der Nacht vom 29. auf 30. Jänner im Jahre 1889 Selbstmord durch Kopfschuss begangen. Es wurde natürlich anfangs vertuscht, vor allem was Mary Wetscherer betrifft. Das Problem war nämlich, dass wenn ein bewusster Selbstmord im Kaiserhaus herbeigeführt wäre, und Kaiserhaus wäre streng religiös, das würde ja nicht passen. Somit haben die kaiserlichen Ärzte bei Rudolf im ersten Schritt geistige Verwirrtheit diagnostiziert und somit war es wieder legitim und er konnte eine große Bestattung mehr oder weniger erhalten. Mary Wetscherer hingegen sollte natürlich nicht erwähnt werden, weil Liebschaft auf der einen Seite und mit dem Selbstmord kommt nicht so gut. Die wurde sitzend, muss man sich mal vorstellen, so als würde sie leben, angezogen, mit einer Kutsche nach Heiligenkreuz gebracht. Das ist ein größeres Stift in der Gegend und nicht unweit weg von Meierlin und dort beigesetzt. Alles natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit und streng geheim gehalten. Bis heute weiß man eigentlich die wirklichen Beweggründe nicht, warum sich Rudolf und Mary Wetscherer umgebracht haben. Es gibt diverse Spekulationen darüber, was denn genau war es. Wie gesagt, so ein gewisser mysteriöser Mantel des Schweigens oder wie man auch immer sagen will, über der ganzen Sache drüber. Kleiner Tipp am Rande, wer sich mehr für das Thema interessiert, dem empfehle ich einen Besuch im Jagdschloss Meierling. Da wird die Geschichte von Rudolf nochmal ganz genau präsentiert mit einer schönen Ausstellung, muss ich sagen. Sehr interessant. So, genug der Geschichte. Ich würde sagen, kommen wir jetzt mal zum Apfelkronprinz Rudolf. Und da gibt es zwei schöne Geschichten, wie denn diese Sorte entstanden ist. Ich fange mal mit der an, die ich in mehreren Quellen gefunden habe, unter anderem auch in meinen Büchern. Und zwar besagt die, dass der Apfel eigentlich per Zufall entstanden ist. Ihr erinnert euch sicherlich an die Erdbeerfolge zurück, die uns heute bekannte Gartenerdbeere ist ja unter Anführungszeichen auch per Zufall entstanden. Also der Kronprinz Rudolf ist ein sogenannter Zufallssämling und der wurde in Wolfsgruben bei Gleisdorf in der Steiermark und zwar im 19. Jahrhundert entdeckt. Und zwar sagt man von einem gewissen Johann Klöckner. Der hat diesen Baum eben per Zufall in seinem eigenen Obstgarten entdeckt. Und der fand ihn aus gut und somit hat man versucht, die Sorte mehr oder weniger zu verbreiten und urkundlich erwähnt oder datiert ist das Ganze, dass man das im Jahre 1860 dann bereits breit in der Steiermark kultiviert hatte. Ja, und im Jahre 1873 wurde er dann bei der Weltausstellung erstmals präsentiert und man hat ihn zum Ehren des Kronprinzen eben Kronprinz Rudolf genannt. Zweite Legende geht zwar ebenfalls auf die Steiermark zurück, aber da wird das Ganze etwas anders beschrieben. Die habe ich jetzt nicht so oft gefunden, klingt aber, finde ich, auch sehr plausibel. Wobei, ja, da gibt es einen gewissen Unsicherheitsfaktor dabei, aber da komme ich dann gleich dazu. Zweite Variante geht auf einen gewissen Franz Pfann zurück. Der war Obstkundler aus Pöller bei Hartberg, also ebenfalls in der Steiermark. Und der erhielt im Jahre 1901 ein Ehrendiplom bei der ersten österreichischen Reichsgartenausstellung. Und da gewann er ebenfalls auch noch zwei Medaillen, und zwar für zwei von ihm gezüchtete Apfelsorten. Und eine davon soll eben die Kronprinz Rudolf gewesen sein. Und angeblich wurde ihm dieser Name ja auch vom Kaiserhaus urkundlich bestätigt, sprich darin stand, okay, für diese Apfelsorte darf er den Namen Kronprinz Rudolf verwenden. Im Jahre 1945 wurde aber das Haus der Familie Pfann von den Russen besetzt und da ist diese Urkunde auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und wurde nie wieder gefunden. Zeitzeugen wollen sich jedoch daran erinnern, dass sie diese Urkunde gesehen haben und dass Pfann es war, der eben eine eigene Apfelsorte gezüchtet hat und sie dann den Preis gewonnen hat, was definitiv so war, ja, und ihm das Kaiserhaus den Namen zugesichert hat. Ob es wirklich so war, ist natürlich schwer zu sagen. Es gibt auch gewisse Historiker, sind der Meinung, dass Pfann und Klöckner gemeinsame Sache gemacht hatten und gemeinsam an der Sorte getüftelt haben sollen. Was jetzt genau wirklich wahr ist, kann man heutzutage nur mehr schwer sagen. Aber eines kann man definitiv sagen. Der Kronprinz Rudolf, die Apfelsorte, ist ein echter, waschechter Österreicher. Und hat eigentlich nur bei uns hier in Österreich so wirklich Bedeutung. Man hat zwar seinerzeit probiert, den Kronprinz Rudolf auch in anderen Ländern zu kultivieren, aber ohne Erfolg. Und da kann man natürlich sagen, der Apfelbaum will einfach in Österreich bleiben und nicht ins Ausland gehen. Aber der eigentlich plausible Grund ist, dass es standortbedingt zusammenhängt und vor allem in der Steiermark der Kronprinz Rudolf einfach ideale Bedingungen findet, um zu wachsen und zu gedeihen. Der Apfel selbst ist übrigens ein eher kleinerer Apfel. Man erkennt ja so große Sorten. Der Kronprinz Rudolf ist, wie gesagt, eher klein. Von der Schale her ist er gelb-grün bis rot, also hat schöne rote Flecken, sehr ansehnlich. Hat ein eher festes Fruchtfleisch, ist sehr, sehr saftig. Und vom Geschmack her geht er in eine leicht süßliche, aber dennoch säuerliche Richtung. nicht so sauer wie ein Granny Smith, aber auch nicht so süß wie zum Beispiel jetzt ein, ich glaube, Jonathan ist mehr so eine süßere Richtung. Der Kronprinz Rudolf zählt übrigens zu den Winteräpfeln. Das heißt, die Genussreife dieser Sorte erreicht er mehr oder weniger im Bereich in den Monaten November bis Jänner. Ab da kann man ihn dann angenehm essen und lagerfähig ist er in etwa bis April. Mit heutigen Methoden kann man das natürlich noch hinauszögern, aber auf normale Lagervariante ist er eben bis April. Sicherheitshalber März, aber bis maximal April haltbar. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir ja genug über den Kronprinz Rudolf erfahren und würde vorschlagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge und da machen wir natürlich einen Scheiterhaufen. Ja, und zwar einen ganz, ganz klassischen und für 6 Portionen benötigen wir 300 Gramm Semmeln. Alternativ könnt ihr hier auch Brioche verwenden, aber wie gesagt, klassisch Semmeln. Weiters benötigen wir noch 100 Milliliter Milch, ein Ei, 30 Gramm Mandeln und zwar die gehobelten, nicht die gestiftelten, sondern die gehobelten, die so schöne Plättchen sind. Optional können wir noch hinzufügen 30 Gramm Rosinen und etwas Inländerrum. Wie gesagt, beide Zutaten optional. Ich bzw. wir lassen das immer weg, da wir nicht so die großen Rosinenfans sind. Kommt aber eigentlich immer wieder im Scheiterhaufen vor. Ja, dann benötigen wir noch 4 große Äpfel. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt einen Kronprinz Rudolf nehmen, dann würde ich sagen, nehmt auf alle Fälle 6 Äpfel. Oder auch mehr, je nachdem. Ansonsten von den größeren Sorten 4 reichen. Dann benötigen wir noch eine Zitrone, 50 Gramm Butter, etwas Zimtpulver, 3 Eiklar, 60 Gramm Feinkristallzucker, 2 Dotter, 10 Gramm Vanillezucker und 20 Gramm Mehl. Im ersten Schritt müssen wir die Milch mit dem Ei verquirlen. Dann stellen wir das zur Seite, nehmen unsere Semmeln her und schneiden so circa ja, ein fingerbreite Scheiben herunter. Von der Breite würde ich sagen, ja, so dick, circa nicht wie der Daumen, sondern eher wie der ja, Zeigefinger herum. Kann auch ein Spur dünner sein. Wenn wir das haben, kommt das mal in eine große Schüssel hinein und dann wird das Ganze mit dem Milch-Ei-Gemisch übergossen und wie man auch sagt, befeuchtet. Während das Ganze so schon durchzieht, nehmen wir die Äpfel, schälen die zunächst und schneiden die dann in Scheiben. Von der Dicke her würde ich hier sagen, halben Zentimeter dick, nicht mehr. Aber auch nur zu dünn schneiden, also es sollte nicht gleich zerfallen, sondern sollte durchaus Festigkeit mehr oder weniger haben. Danach nehmen wir die Butter, lassen die mal in einer Pfanne schmelzen und dann kommen unsere Äpfel dazu und die tun wir mal ganz kurz damit anrösten, andünsten. Danach pressen wir die Zitrone aus, dann kommt der Saft zu den Äpfeln dazu, etwas Zimt, das überlasse ich dann euren Geschmack, lassen es ganz kurz köcheln und dann kommt es auch schon wieder von der Flamme runter. Jetzt heizen wir mal unser Backrohr auf, zwar auf 170 Grad Celsius Ober-Unterhitze und wenn ihr eine Umluftherd habt, dann auf 150 Grad Celsius. Dann nehmen wir eine große Auflaufform und da gebe ich euch wirklich den Tipp, nehmt eine große. Ihr werdet es sehen, das braucht alles ziemlich viel Platz. Die wird dann einmal gebuttert. Ja, und danach schichten wir die Semmeln und die Äpfel abwechselnd rein. Und zwar könnt ihr euch so vorstellen vom Schichten, so wie bei Dachziegel. Und das bauen wir dann Schicht für Schicht auf. Wenn wir dann ganz oben angelangt sind, streuen wir unsere Mandelblättchen drüber. Wer die Rosinen verwendet, streut die auch noch dazu. Danach noch etwas Inländerrum. Ja, und dann stellen wir es mal zur Seite. Jetzt nehmen wir das Eiklar, geben den Feinkristallzucker hinein und schlagen das Ganze mal zu einem schönen Schnee. Ja, und wenn wir dann den Schnee schön festgeschlagen haben, heben wir noch den Dotter unter, das Mehl und den Vanillezucker. Und zwar bis das eine schöne einheitliche Masse ist, aber passt auf, dass der Schnee nicht zu sehr zusammenfällt, das wollen wir natürlich nicht haben. Und die ganze Masse verteilen wir dann quasi als so, eine Art Topping auf unserem Scheiterhaufen. Es gibt durchaus auch Rezepte, wo das Ganze nur mit spanischem Wind gemacht wird. Wäre auch möglich. Klassisch wird es aber mit dem von mir gerade beschriebenen Teig gemacht. Hat auch den Vorteil, dass der geschmacklich ein bisschen mehr hergibt als der spanische Wind. Wobei spanischer Wind finde ich auch wunderbar, wenn Kuchen oben drauf ist. Aber wie gesagt, wir machen halt ganz klassisch eben diesen leichten Teig. Ja, wenn wir das dann schön verteilt haben und wirklich alles bedeckt ist bei unserem Scheiterhaufen, kommt das Ganze ins Backrohr und zwar für gut 25 Minuten. Kann sein, abhängig von eurem Backrohr, dass es ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger dauert. Einfach so lange drinnen haben, bis die Haube mehr oder weniger so schön goldbraun ist. Aber 25 Minuten sollte eigentlich die ideale Backzeit dafür sein. Ja, und danach müssen wir es vom Servieren eigentlich nur noch mit ein bisschen Staubzucker bestreuen und das war's dann auch schon. Also ihr seht, der Scheiterhaufen ist ein wirklich einfach zu machendes Rezept, das aber geschmacklich finde ich total toll ist. Schöne ist, wenn man zu viel Semmel hat und die einfach schon ein bisschen älter sind, die kann man wunderbar verwenden, weil es macht nichts, wenn die schon ein bisschen trockener sind, weil durch dieses Milcheigemisch, wenn es sowieso wieder ein bisschen angefeucht, durch die Äpfel dann beim Backen, wird das Ganze dann wieder super frisch und super genießbar. Ja, solltet ihr noch Fragen haben zum Scheiterhaufen selbst, zum Kronprinz Rudolf, sei es Person oder Äpfel, könnt ihr mich natürlich gerne jederzeit kontaktieren. Ich sag danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.